Hier spricht Yuna aus Sword Art Online Ordinal Scale. Und ich gebe euch Nerds allen extra Punkte. Darauf könnt ihr euch verlassen. Link Start! Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Das ist mittlerweile Ausgabe 35 und es ist tatsächlich lange her, dass ich zuletzt ein Interview geführt habe. Das letzte ist vom 8.4. mit Max Felder. Jetzt ist bei mir zu Gast Samira Jacobs. Ihr kennt sie bestimmt aus Anime wie Girls und Panzer, SAO Ordinal Scale, Punchline, Food Wars, Fairy Tail, Blood Bocklet, Battlefront oder Kay. Hallo Samira. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch. Freut mich auch, dass du zugesagt hast. Es ist natürlich, muss man dazu sagen, für die Zuschauer, die jetzt nicht verstehen, warum in letzter Zeit nicht so viele Interviews kamen. Es ist natürlich immer ziemlich schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Also das ist immer so ein bisschen das Problem. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du die Zeit gefunden hast. Andererseits muss man aber auch sagen, das Format braucht weiterhin natürlich auch eure Unterstützung. Das heißt, ihr sollt fleißig das Ding liken und natürlich kommentieren, einfach damit ich merke, dass das Format auch weiterhin gefragt ist und auch hoffentlich erfolgreich weitergehen kann. Gut, Samira, dann legen wir direkt mal los mit der Frage, die ich jetzt zum 35. Mal stelle. Wie bist du zum Synchronsprechen gekommen? Ja, also ich bin kein klassisches Synchronkind, bin aber mehr oder weniger, also ich bin aus einer Musikerfamilie. Meine Eltern sind beide Musiker und haben sich auch so kennengelernt, als sie noch sehr jung waren und haben sich dann damals relativ früh gegen die Musik beziehungsweise für die Familie entschieden. Und somit ist das so ein bisschen so der Traum von der Bühne, in die Kinder reingerutscht sozusagen. Und so bin ich, also mein Bruder ist Musical-Darsteller und ich bin nach der Schule, also ich habe sehr, sehr viel Theater gespielt, habe Musical-AGs auch viel gemacht und da Musicals gemacht und viel gesungen und ich hatte eine eigene Band. Und nach meinem Abitur, bin ich dann in Richtung Radio erstmal gegangen, habe da ein Praktikum gemacht und hatte halt immer voll viel Bock, irgendwie Aufnahmen von mir zu machen und zusammenzuschneiden und so. Und habe dann auch ein paar Workshops besucht. Und irgendwann wollte ich mich dann bewerben und habe das dann auch gemacht. Und bin dann bei Splendid damals in Köln, weil ich aus NRW komme, habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. War dann da zuerst so ein bisschen Karteileiche die ersten paar Jahre. Und irgendwann so mit 2021 kamen dann so die etwas größeren Rollen. Und ja, und seitdem bin ich da irgendwie drin. Jetzt seit 2 Jahren bin ich in Berlin und arbeite halt hier auch als Sprecherin und Sängerin. Können wir ja direkt mal ins Eingemachte gehen. Du hast in NRW so deinen Anfang gemacht und bis jetzt in die Synchronhauptstadt Berlin gezogen. Wie schwer war das denn so, den Übergang zu schaffen? Nicht so leicht auf jeden Fall am Anfang. Ich habe mir das aber ein wenig überbrückt, weil ich habe in meinem Studium, ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert und in Amerika habe ich auch Film studiert ein Semester und unter anderem da auch Scriptwriting gemacht. Da habe ich dann eigene Sitcom-Drehbücher geschrieben. Also wir hatten dann zum Beispiel How I Met Your Mother, da haben wir dann unser eigenes How I Met Your Mother-Script geschrieben. Und da habe ich halt gemerkt, hey, irgendwie das Schreiben, das macht mir irgendwie Spaß. Und dann habe ich mich, als ich zurückgekommen bin, während meines Studiums noch in Berlin schon mal irgendwie so ein bisschen gemeldet und mal angeklopft und gefragt, hey, wie ist denn das mit Dialogbuchschreiben lernen? Weil natürlich kann man nicht einfach anfangen, man muss das ja irgendwie lernen. Und da bin ich dann in die Lehre gegangen für ein Jahr beim Sven Hasper damals und habe das dann gelernt. Und dann bin ich, als ich halt parallel hier auch noch gesprochen habe viel, bin ich dann halt rüber, ja, und habe dann hier erstmal als Dialogbuchautorin angefangen. Das war ganz gut, weil ich dann finanziellen Polster hatte und nicht so ganz aus dem Synchron raus war. Man war ja immer noch irgendwie im Studio und man konnte viele Leute kennenlernen und auch generell viel über den Ablauf nochmal lernen, sich noch ein bisschen wirklich einfach viele Erfahrungen sammeln, auch von anderen sich Inspirationen holen und so. Und ja, und dann bin ich halt, dann wurde das irgendwann mit dem Sprechen mehr. Und ja, und dann hat sich das jetzt so langsam, gibt sich das so ein bisschen die Klinke in die Hand. Also mal schreibe ich ein Buch, mal spreche ich. Momentan bin ich viel im Studio und singe viel und spreche auch viel. Und ja, genau. So hat sich das dann entwickelt. Weißt du denn noch, was deine erste große Rolle war? Ja, das war bei Splendid damals. Da habe ich ein Casting bekommen für eine Serie von Togolino, die hieß Olivia, das kleine Schweinchen. Das war, ich war die Olivia Und ja, genau. Da habe ich die dann auch gesungen und gesprochen und das waren knapp 80 Folgen und da habe ich auf jeden Fall viel gelernt in der Zeit. Es war eine schöne Rolle. Gibt es denn bei dir so Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne unbedingt mal sprechen oder auch was, wo du eher sagst, nee, lieber nicht? Unbedingt, ja, auf jeden Fall, brauche ich gar nicht überlegen. mein größter Traumwunsch ist natürlich die Disney-Prinzessin Hauptrolle sprechen und singen. Das ist so Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein riesen Disney-Fan bin und deswegen ist das bei mir einfach, das steht ganz, ganz weit oben auf meiner Bucketlist. Du hättest bestimmt gerne Frozen gemacht, oder? Frozen noch nicht mal so sehr. Also, obwohl, klar, natürlich. Also, ich glaube, es ist egal, welcher Disney-Film es geworden wäre, der man. Ich meine, jetzt kannst du nicht mehr wählerisch sein. Nee. Hier Nein. erst so Disney spreche ich alles. Ach, Frozen muss nicht sein. Nein, nein, Quatsch. Nein, war auch nur Spaß. Alles gut. Nee, auf jeden Fall. Also, egal, was von Disney angeboten wird, ich mach's sowieso. Genau. Und sonst, was eher nicht. Also, ich habe gemerkt, ich habe ja, ich weiß nicht, also Conjuring, den zweiten Teil, da habe ich ja die Janet Die gesprochen. Hauptrolle auch, Genau, oder? das war die Hauptrolle. Das war eine Grenzerfahrung für mich. Horrorfilme sind auf jeden Fall, was ich halt gemerkt habe, gerade fürs Stimmliche, wenn man viel schreien muss und wenn man dann auch noch Sängerin ist, das ist was so ein bisschen an die Substanz geht, wo ich sage so, ist zwar spannend und ist auch, hat mir auch Spaß gemacht, aber ich sag mal, in der Masse, ich würde jetzt nicht nur Horror machen, weil dann habe ich in 2, 3 Jahren Knötchen und muss mich operieren lassen, weil die Stimme Ja. halt total im Eimer ist dann. Aber liegt das liegt dann eher am Stimmlichen als daran, dass du zum Beispiel ungerne Horrorfilme schaust. So, Nee, es das liegt. kommt noch dazu. Ich bin. Ah, okay. Ich hab's mir fast gedacht, so. Ja, nee, ich bin kein großer Horrorfilm-Fan. Also ich habe die früher schon nicht gerne geguckt und das ist jetzt immer noch so. Genau. Aber Dann doch lieber die Disney-Filmchen. auf jeden Fall. Es ist jetzt eigentlich schon fast beantwortet. Was fällt dir denn leicht und was ist für dich eher schwierig? Horrorfilme ist für dich schwierig? Gibt's Ja, vielleicht noch etwas? ich merke, es ist immer schwierig, wenn die Rolle nicht so richtig ganz auf einen passt. Natürlich, also wenn man halt besetzt wurde und du merkst halt, ah, okay, da ist irgendwie eine, wenn es nur eine Farbe ist oder irgendwie eine Eigenschaft, die einem nicht so richtig liegt, wie zum Beispiel, bei mir ist es jetzt zum Beispiel, ich bin nicht so ein, ja, also dieses rotzige Dunkle, da muss ich mich hindrücken und das ist nicht so ganz organisch für mich. Also ich bin eher so die helleren, weicheren Töne. Die kommen mir irgendwie eher, also wenn es jetzt ums Tonale oder ums so um dieses, ich sag mal, Persönlichkeitsfarbige geht sozusagen. Ja, also real ist auf jeden Fall anspruchsvoller als Anime, weil halt einfach da viel mehr vom Gesicht abgenommen werden muss und du musst viel genauer sein, auch gerade so vom rhythmischen her, dass du halt wirklich der Atem muss genau da sitzen, wo er halt im Original ist. Dann musst du halt da auch wirklich, also Einatmer, Ausatmer, du musst auf die Schultern achten, gehen die Schultern hoch. Es sind wirklich Nuancen, wo du drauf achtest und es ist echt Präzisionsarbeit, was du halt dann, das sind halt Sachen, die hast du zum Beispiel beim Zeichentrick oder beim Anime hast du die nicht. Genau, das ist dann schwieriger. Generell fällt mir alles leicht, was so aus dem Herzen kommt. Also so bewegende Momente, wo irgendwas, irgendwelche, ja, alles was mit Liebe und das geht mir halt einfach so leicht von der Zunge sozusagen. Genau, alles was so ein, ja, fröhliche, heitere Dinge. Aber auch Wut kann ich auch gut. Alles, was so, also natürliche Gefühle, die einem selber irgendwie bekannt sind, natürlich, also die man halt abrufen kann, wenn man sie selber gefühlt und erlebt hat, ja. Du hast schon angerissen, dass du dich lange auch damit beschäftigt hast, zu lernen, wie man richtig Dialogbücher schreibt. Das ist ja im Synchron noch immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt teilweise Produktionen, da finde ich persönlich das Buch nicht so gut. Dann gibt es Produktionen, wo ich mir denke, hey, da haben sich die Leute was bei gedacht, das ist ein bisschen aufgelockert, kommt sehr natürlich und so rüber. Viele der Leute da draußen wissen aber nicht so richtig, worauf kommt es eigentlich an, wenn man ein gutes Dialogbuch schreibt. Das kannst du uns doch jetzt bestimmt mal erzählen. Oh Gott. Jetzt stapel ich noch höher, weil ich ja sogar meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe. Kein Witz. Hey. Ich habe damals beste über Voraussetzung. Ja, ich habe damals über den aber ich würde mich jetzt trotzdem nicht als Experte schimpfen, weil ich bin auch noch in jedem meiner Bücher lerne ich immer noch dazu und ich kriege auch es ist, das Ding ist halt, es kommt viel darauf an, mit wem du zusammenarbeitest. Also in den meisten Fällen ist es ja so, oder was heißt in den meisten, also wünschenswert ist es ja, wenn der Regisseur auch gleichzeitig der Dialogbuchautor ist, weil das habe ich jetzt schon von ganz vielen Regisseuren gehört. Es für die halt schön ist, also die schreiben halt was zu Hause und die können halt aber auch genau dem Sprecher sagen, wie sie es gemeint haben. Also da ist nicht noch eine Instanz dazwischen, weil wenn ich jetzt Dialogbuchautorin bin und ein fremder Regisseur mein Buch aufnimmt, dann weiß er vielleicht nicht, dass ich mit diesem einen Atmer vielleicht was anderes, ein Wort überspielt habe oder irgendwie sowas, so kleine Nuancen. Das ist halt, man denkt sich ja was dabei, wenn man schreibt. Aber es muss halt auch verstanden werden. Und wenn die Chemie, und das ist das, was so wichtig ist, dass die Chemie zwischen Dialogbuchautor und Regisseur halt echt stimmt oder beziehungsweise man versteht, was der andere meint. Das ist halt echt so das, wo ich gemerkt habe, dass es so, dann kommt mein Buch auch, also dann funktioniert es so und dann habe ich am Ende auch das Ergebnis, was ich selber mir auch so vorgestellt habe. Wenn der Regisseur aber jetzt zum Beispiel eine ganz andere Herangehensweise hat und vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen genauer mit vielleicht einigen Wörtern oder so, das ist halt auch immer eine Frage des Geschmacks am Ende und manche haben halt nun mal einen anderen Geschmack und deswegen ist es halt, das ist so das, was ich so am meisten mitgenommen habe, dass ich mir auf jeden Fall vorher aussuche, mit wem ich zusammenarbeite, weil das kann halt auch mal in die Hose gehen. Also derjenige sollte dir schon wohlgesonnen sein und gerade wenn du Anfänger bist, ist es wichtig, dass dir da jemand auch die Tür auch ein Stück weit aufhält und sagt, hey, okay, ich weiß, du hast vielleicht, ich sag mal, ein Drittel von meiner Erfahrung erst und dementsprechend kannst du vielleicht einige Dinge noch nicht wissen. Und dass man da auch gutmütig mit einem umgeht. Das ist eine Seltenheit, aber das habe ich Gott sei Dank das ein oder andere Mal erfahren dürfen, dass man mich da noch ein bisschen in Welpenschutz genommen hat. Und so langsam aber sicher wird man dann auch ein bisschen ernster genommen. Und das ist schön. Also das freut einen dann einfach. Bist du denn dann auch jemand, der dann, sag ich mal, obwohl du jetzt nicht die Regie bei dem Projekt hast, der dann einfach ins Studio geht und mal schaut, wie das Buch überhaupt funktioniert? Ja, ich bin jedes Mal im Studio. Also ich bin, egal ob es jetzt eine Serie ist, also klar, natürlich sitze ich nicht jeden Tag da, aber am Anfang habe ich das schon gemacht. Also gerade als ich es gelernt habe, da bin ich ja, da habe ich ja noch gar nicht hier in Berlin gewohnt, da bin ich sogar immer hier hingefahren und habe mich halt echt eine Woche von morgens 9 bis abends 18 Uhr ins Atelier mit hinten reingesetzt und habe halt den Sprechern zugehört und habe dann auch alleine dadurch, dass ich den Sprechern zugehört habe, unheimlich viel gelernt, auch für mich als Sprecherin. Das, was mir so am meisten hängen geblieben ist und was ich am sympathischsten fand, die machen alle Fehler und wir sind alle nicht perfekt. Und das hat mich so am meisten beruhigt, weil ich so dachte, ah, guck mal, der macht ja nicht den Take einmal und dann ist er drin, der macht den vielleicht auch 3-4 Mal. Mhm. Und das ist irgendwie, das war für mich so das, ich sag mal, das Trostspendendste als Sprecherin auch. Genau, und da bin ich auch heute noch, gehe ich auch immer noch gerne ins Studio, aber jetzt ist es halt mehr wirklich, um zu gucken, wie kommen die mit meinen Büchern zurecht? Also wie kommen die mit der Sprache zurecht? Stolpern die drüber? Und das ist halt auch leider von Sprecher zu Sprecher unterschiedlich. Also ich habe damals auch, hat man mir dann auch beigebracht, du, eigentlich kannst du es nicht wissen. Es gibt welche, die sind, es gibt Schnellsprecher, es gibt Leute, die brauchen ein bisschen mehr Platz, also ein bisschen weniger Worte. Das kannst du aber nicht immer wissen. Also ich glaube, das sind halt, da musst du halt echt schon 40, 50 Jahre mit immer denselben Sprechern gearbeitet haben, um zu wissen, ach ja, der spricht dir das irgendwie in 2 Sekunden weg. Ist dir denn, bevor du so ein Buch schreibst, bekannt, wie der Cast ist? Also, dass du so ungefähr schon was abschätzen kannst? Naja, bei Serien, die existieren, weiß ich's ja. Also ja. Ich habe bei Hawaii 5.0 habe ich ja 2 Jahre geschrieben für den Gerrit Schmidt-Voss. Genau, und da wusste man ja schon, man kannte die Cast vorher, man kannte die Serie vorher, man konnte sich reingucken und auch schon so ein bisschen hören. ah ja, okay, der spricht sehr schnell, ah, der spricht ein bisschen gemütlicher. Da konnte man das wirklich, also das war so meine Schule dann, dass ich halt da auch wirklich, da hatte ich leichtes Spiel in Anführungszeichen, weil ich mich auf die einstellen konnte, auf die Sprecher. Aber das weißt du ja halt nicht immer. Manchmal, du schreibst ja auch meistens immer, bevor das Casting passiert ist, wenn es jetzt um Filme geht zum Beispiel. Und bei Kinofilmen, gut, okay, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Kinofilm, da wusste ich auf jeden Fall, ah, okay, der Schauspieler hat eine Feststimme, die Schauspielerin hat eine Feststimme. Und da konnte ich mich dann schon drauf einstellen. Und das war dann auch schön, weil dann hatte ich schon die Stimme im Ohr und habe dann quasi mit der Stimme im Ohr sozusagen schon getextet. Verstehe. Ja. Wenn du hast gerade Hawaii 5-0 angesprochen, das ist ja auch so eine Serie, da ist das manchmal, glaube ich, ganz schwer, den Humor zu übersetzen. Ich meine, du hast da die Rohübersetzung. Gibt es da bestimmte Situationen, wo du denkst, ah, da finde ich jetzt mal einen ganz guten, passenden Ersatz für den oder den Spruch oder einen Kalauer im Deutschen oder sowas als dafür? Oder gibt es oft auch die Freiheit für sowas gar nicht? Ich bin ja mit sehr, sehr großen, naiven Hoffnungen hier in dieses Dialogbuchschreiben reingegangen und habe gedacht, tag toll, da kann ich jetzt meine ganzen Wortwitzeleien rauslassen. Ja, ich meine, hey, du hast How I Met Your Mother gelernt, ne? Ja, genau, ja. Nee, erstmal muss der Witz halt an deinem an der Redaktion vorbei und die meisten Redakteure haben keinen Humor. Das ist sehr schade. Ja, das ist halt einfach blöd, weil die irgendwie, die verstehen dann die Witze nicht und dann kommt nochmal, also wenn es dann, ich sag mal, bester Fall, der Redakteur hat den Witz verstanden, muss aber auch noch der Regisseur den Witz verstehen. Und wenn der jetzt sagt, ach nee, das ist aber doof, nee, dann schmeißt er den raus und dann hast du dich vielleicht zu Hause 2 Minuten beömmelt darüber, dass du jetzt gerade so voll den Wortwitz raushaust und am Ende nimmt den kein Schwein. Also das ist, ich weiß nicht, also manchmal funktioniert das und ich habe mich wie ein Schneekönig gefreut, als ich in meiner Übungsphase noch damals für Bones habe ich da geschrieben, ja. Da hatte ich dann einen Witz und der war richtig gut und da hat dann auch Sven gesagt, ja, der war super und dann hat sogar die Sprecherin noch gelacht und mir hat so, ja, das ist ein guter Witz und ich habe mich so gefreut, das war mein Triumph in meiner ganzen Lehrzeit sozusagen. Und ja. Aber es ist eine Seltenheit. Aber trotzdem, wenn es dann mal passt und so, freut man sich umso mehr. Hey, das ist doch mal cool. Dann hatten wir jetzt auch mal in der Interviewreihe mal einen kleinen Exkurs, was Dialogbücher angeht. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil das auch vielleicht so ein Ding ist, was ein bisschen unterschätzt auch ist. Wird auch vor allen Dingen immer noch gesucht. Also wir sind immer noch in einem großen Autorenmangel, weil halt nur mal so viel Material auch kommt. Es ist auf jeden Fall, also was halt schade ist, dass die Leute halt zu früh quasi ins kalte Wasser geschmissen werden, ohne dass sie genau wissen, was sie da tun. Deswegen werden sie halt auch schnell, das kalte Wasser ist halt leider auch ein Haifischbecken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen Folgeauftrag kriegst, zumindest bei der Firma, ist dann relativ gering, wenn man sich es nicht irgendwie vorher... Also es ist halt echt wichtig, dass man sich... ich persönlich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, sich jemanden zu suchen, der einen so ein bisschen mentoriert. Und davon gibt es noch so ein paar Leute. Man muss nur frech genug sein, die anzuquatschen. Und gewillt sein, auch noch was zu lernen. Also sich auch in die lernende Position begeben, ist da ganz wichtig. Weil man hat eine Menge zu lernen und es gibt jede Menge zu lernen. Und ich lerne jetzt auch immer noch. Ich bin auch immer noch in der lernenden Position, finde ich. Das ist auch toll. Ja, genau. Und da darf man sich nicht zu schade sein, auf jeden Fall. Und nochmal von unten anfangen. Und also es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist eine schöne Arbeit. Also ich mag den Wechsel sehr gerne zwischen Schreibtisch und Studio. Das ist ein guter Ausgleich. Du bist auch Mitglied beim Synchronverband, bei der Gilde. Ja. Was hat das für Hintergründe? Das hat den Hintergrund, dass ich von denen mehr oder weniger angelernt wurde. Also der Sven Hasper war damals mit einer der Vorstandsvorsitzenden. Und ich habe damals dem Tobias Neumann, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein bekannter Dialogbuchautor, über ihn habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Genau, der hat damals den Disney-Film Ralf Reichts geschrieben. Den fand ich großartig, als ich den damals im Kino gesehen habe, weil da unfassbar viele Wortwitze, die im Englischen gar nicht existiert haben, im Deutschen viel feiner und viel audiovisueller übersetzt wurden, sodass es halt viel mehr zum Kontext passte. Und das fand ich derartig revolutionär, dass ich gesagt habe, okay, darüber schreibe ich meine Bachelorarbeit. Mhm. Und ihn habe ich halt angeschrieben damals. Und er hat mich dann halt weitergereicht an den Sven, der halt Vorstand der Gilde war. Und die haben mich dann mehr oder weniger so ein bisschen als Azubine da aufgenommen. Ich habe auch damals mein Praktikum im Studium. Ich habe ja Medien studiert, genau, da habe ich dann mein Praktikum bei der Gilde gemacht. Das wurde dann alles so ein bisschen so miteinander verknüpft. Also ich habe dann das, was ich, also dieses Jahr Ausbildung als Dialogbuchautorin, war dann gleichzeitig auch mein Praktikum. Also ich habe das alles so ein bisschen, das war so ein bisschen Lifehacking-mäßig, weil ich wollte viele Dinge gleichzeitig machen und ich wollte halt auch mein Studium abschließen. Und dann musste ich so ein bisschen frimmeln und ein bisschen bitte, bitte sagen, dass das doch irgendwie funktioniert. Und es hat funktioniert, Gott sei Dank. Und genau, so habe ich dann mein Praktikum bei der Gilde gemacht. Und ohne die Gilde wäre ich final überhaupt nicht nach Berlin gekommen, weil ich halt wirklich dann direkt Aussicht auf Dialogbuchjobs hatte. Und dachte ich, gut, okay, das ist eine gute Grundvoraussetzung, um dann als Sprecherin mich zu versuchen. Und ich habe die Zeit und die Ruhe gehabt, mich hier in Ruhe zu bewerben, ohne dass ich irgendwie den Leuten zu sehr auf den Sack gegangen bin, weil ich halt irgendwie ja auch immer noch ein finanzielles Polster hatte durchs Schreiben. Und somit bin ich hier in einem sehr guten Tempo hier reingerutscht. Und das habe ich dann damals, also da bin ich sehr dankbar drum. Deswegen habe ich gesagt, gut, okay, ich trete da ein, weil ich so ein bisschen als Statement auch, hey, die fördern junge Autoren und die haben mir meinen Job gegeben sozusagen. Und ich bin, ohne die wäre ich jetzt nicht hier. Und deswegen war das so mein Statement. Sie setzen sich ja auch für gute Produktion, sage ich mal, ein und wollen eben nicht, dass solche, sag ich mal, Dumping-Produktionen oder sowas durchkommen hier in Synchron-Deutschland, die es ja leider gerade in bestimmten Bereichen immer öfter gibt. Genau, und es ist, also das war mir halt auch wichtig. Ich habe sehr, sehr viele tolle Sprecher und Regisseure kennengelernt, von denen man früher schon viel gehört hatte und mit denen überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen und von denen noch Tipps zu kriegen. Ich saß damals in meinem Praktikum, saß ich dann bei Susanna Bonasewicz zum Beispiel im Studio und bei Nana Spier und so. Und das waren halt einfach alles Erfahrungen, die für mich halt echt super inspirierend waren, weil ich durfte bei denen über die Schulter gucken und denen zugucken, wie sie arbeiten. Und das war für mich einfach total, wegweisend auch. Also von daher war das eine coole Sache. Jetzt sind wir schon richtig synchron-nerdig hier unterwegs. Wir können ja mal ein bisschen oberflächlicher, sag ich mal, schauen. Und zwar, du hast ja auch einige Rollen gesprochen. Das sind ja auch die Dinge, wo die Zuschauer erstmal aufhorchen. Wenn sie zum Beispiel Girls und Panzer hören, da hast du gesprochen die Mio Nishizumi, die Hauptrolle. Ja. Was war das denn für dich für eine Erfahrung? Das war eine lustige Erfahrung, weil erstmal der Titel Girls und Panzer mich erstmal ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich so dachte so, okay, also Kriegspropaganda möchte ich eigentlich nicht machen. War es dann aber auch gar nicht. Also die sind ja, also ich meine, dass Animes mitunter ein paar seltsame Themen haben, das weiß man ja schon. Aber Girls und Panzer ist ja im Grunde einfach nur Mädchen auf einem Internat, die halt Sportart Panzer fahren haben und dagegen so gegeneinander Kämpfe austragen, die ja überhaupt nicht gewalttätig sind, sondern im Grunde ja nur so strategisch. Und das war sehr interessant, weil da sehr, sehr viele deutsche Begriffe drin waren, die man im Japanischen schon gehört hat. Mhm. Also Panzer vor, haben die zum Beispiel auch immer im Japanischen gesagt. Und das klang bestimmt super. Panzer vor, so in der Art, ja. Genau. Und aber das war eine schöne Erfahrung und da gab es ja dann später auch noch einen Film zu. Auch von der Zeichenart fand ich den sehr liebevoll gemacht. Also auch wenn Panzer jetzt nicht mein Lieblingsfahrgestell ist, aber es hatte trotzdem sein Schönes auf jeden Fall. Wie ist das denn da zum Beispiel so die ganze Action abzunehmen, so in der Stimme? Konntest du dich da ganz gut reinfinden? Du warst ja auch so die Oberkommandantin da und hast ja die ganzen strategischen Befehle eben ausgeführt. Ja, also es ging eigentlich viel nur über Lautstärke, weil so viel hat sie halt eigentlich gar nicht geschrien oder so. Also da hatte ich andere Rollen, die mehr schreien mussten. Sie hat halt viel, viel angesagt. Und das war insofern irgendwie ganz, ganz schön, weil man halt mal so ein bisschen Ich fand das irgendwie ganz schön, weil sie halt irgendwie, sie war nie unfreundlich dabei. Also es war nie sowas. Natürlich nicht, japanische Höflichkeit. Genau, das war immer, ich weiß nicht, ob es das gab. Ich meine, dass sie sogar einmal bitte gesagt hat, irgendwie bitte fahrt rechts vor oder irgendwie sowas. Und wo ich so denke, so in der Situation noch ein Bitte hinterher schieben, ist eigentlich total schwachsinnig, weil die gerade Zeitstress haben und sonst was. Aber das war immer ganz, ganz amüsant auf jeden Fall. Du hast ja auch noch mehr Anime gemacht. Eine der, sag ich mal, größeren Rollen, die vielleicht auch, oder die Rolle ist vielleicht auch ein paar Zuschauern ein Begriff, und zwar hast du Mikatan in Punchline gesprochen. Das kann ich mir auch nicht ganz so einfach vorstellen. Die war tatsächlich so eine ziemlich große Herausforderung, weil die war ja gleichzeitig auch noch Strange Juice. Die war ja sowohl eine Superheldin als ja auch Mikatan, und dann war sie auch noch sehr, sehr quirlig. Als Strange Juice war sie, glaube ich, noch nicht mal so quirlig, aber sie war halt einfach auch sehr laut und sehr, sehr superheldenartig. Mikatan war halt vollkommen überdreht und vollkommen drüber. Und da habe ich auf jeden Fall eine Menge geschwitzt. Das war im Sommer und die hat mir einiges abverlangt, aber es war unfassbar witzig, und ich habe auch von den Rückmeldungen gehört, dass den Fans das auch sehr positiv aufgefallen ist, und das hat einen dann auch gefreut, dass man so denkt, okay, die Arbeit hat sich gelohnt, man hat sich nicht umsonst irgendwie so abgerackert. Genau. Bist du schizophren aus der Kabine wieder rausgekommen? Ja, genau. Also es war auf jeden Fall mega anstrengend. Aber ich weiß es noch, wir hatten dann noch irgendwie noch eine andere Rolle, und die wir noch aufnehmen sollten. Und ich habe gesagt, bitte, bitte, ich kann nicht mehr. Können wir die bitte ein anderes Mal noch machen? Das war dann echt ein bisschen too much, genau. Ja, krass. Das ist aber schön, wenn man Sprecher hat, die auch alles geben einfach, ne? Also das ist halt, das hört man ja auch am Ende. Und wie du schon sagst, die Rückmeldungen waren ja auch alle positiv. Also ich denke mal, dass die Fans mit der Synchro auf jeden Fall ihren Spaß hatten. Ja, schön. Gerade bei G&G hast du relativ viel gemacht, relativ viel Anime auch. Ja. Du hast jetzt jüngstens aber auch in Food Wars mitgesprochen als Urarara. Ja. Da durftest du auch Ansagen und Kommandos geben. Liegt dir das denn? Offenbar anscheinend, weil man mich irgendwie häufiger dafür holt. Also es war für mich auf jeden Fall, also ich fand Food Wars schon bevor ich das Angebot bekommen hatte, kannte ich das schon, und ich fand das ultra cool. Weil die halt einfach, also ich habe jedes Mal, wenn ich diese ganzen Essenssachen gesehen habe, habe ich unfassbaren Hunger gekriegt. Weil die das halt auch echt gut gezeichnet haben, und es sah immer super lecker aus. Und die hatten halt auch, ich weiß, irgendwie auf Wikipedia oder so kannst du ja auch die Sachen nachkochen, meine ich. Food Wars Wiki, das gibt's bestimmt. Genau, richtig. Also ich meine auf jeden Fall schon mal irgendwo ein Rezept von Food Wars gesehen zu haben, wo ich so dachte, oh mein Gott. Und wenn man den Manga liest, dann hat man immer zwischen den Kapiteln immer ein Rezept. Ach geil, ja cool. Das ist ganz lustig. Dann sollte ich den mal lesen. Nee, genau, und das war auf jeden Fall richtig cool. Also es war auf jeden Fall auch anstrengend natürlich, weil die auch ordentlich, ich glaube, die hatte auch so eine leichte schizophrene Ader, die ist dann zwischendurch irgendwie, ist die immer so ein bisschen weggetickt irgendwie. Ich glaube, die war immer ein bisschen eifersüchtig auf irgendwen. Kommt vor bei Anime. Genau, also die war auch so ein bisschen daneben, aber es hat super Spaß gemacht, weil einfach diese Serie so dermaßen bescheuert ist, dass man die nur cool finden kann, glaube ich. Also. Ist auch tatsächlich ein echter Fanliebling. Ja, ja, glaube ich. Vor allem hätte man ja nie gedacht, dass einen eine Serie, die ums Kochen geht, so begeistern kann. Also. Ja, weil es halt auch echt gut gezeichnet ist. Also ich finde, da habe ich auch andere Leute schon gefragt, die gar nicht so Anime-Fans sind. Ja. Ich habe selten sowas gesehen, also außer wenn es jetzt vielleicht irgendwie jetzt die großen Kinofilme. Miyazaki-Geschichten sind, wo es halt auch extrem immer sehr gut aussieht, wenn es was zu essen gibt und so. Ich weiß nicht, bei Chihiros Reise ins Zauberland, das war ja auch. Ja, das sieht immer toll aus. Also Essen ist auch sehr wichtig immer, glaube ich, bei denen. Ja, ist übrigens auch einer meiner Lieblingsfilme. Also, ja, meiner auch, definitiv. Für mich der schönste Ghibli. Also Chihiro ist für mich definitiv der schönste Ghibli-Film. Ja. Da war auch die Synchro echt toll. Also super, total. Super coole Ideen auch bei mit hier Nina Hagen. Ja, auch, genau, richtig. Also fand ich auch als Idee super geil, und dass es auch noch so funktioniert hat. Ja. Also Hut ab. Auf jeden Fall. Also ich wurde auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich gucke den immer wieder gerne und ja. Nee, genau, aber Food Wars, ja, das war auf jeden Fall eine kleine Ritsche, aber hat Spaß gemacht. Also kommt da noch mal was? Weißt du das? Ja, also Staffel 2 und in Japan läuft auch gerade Staffel 3. Also wahrscheinlich bekommst du demnächst wieder was zu tun, wenn Staffel 2 aufgenommen wird. Die Serie nimmt kein Ende, die ist super, super beliebt. Also die Leute haben da Bock drauf. Cool. Jetzt arbeiten wir uns langsam zu zwei richtig großen Franchises vor, bei denen du neuerdings aber erst drin bist, und zwar Sword Art Online und Fairy Tail. Zuerst mal Sword Art Online, da haben wir ja schon zu Anfang deine kleine Stimmprobe gehört. Yuna sprichst du da. Und ja, wie man es so will, du darfst auch dort wieder ansagen. Ich darf dort ansagen und genau, und ich durfte aber auch singen und das hat mir, also auch wenn es nur eine kleine Geschichte war, weil Juna singt ja eigentlich die ganze Zeit, sie ist ja Sängerin. Die haben natürlich die ganzen Songs, mussten sie wahrscheinlich im Japanischen gelassen, weil ich glaube, das ist auch teilweise so runtergepegelt, das hätte wahrscheinlich auch, wäre gar nicht aufgefallen. Wobei ich sagen muss, dass ich schade finde, weil die Songs echt schön sind. Ich habe mir den Soundtrack habe ich immer noch zu Hause. Und die Lieder sind auch echt, da habe ich sogar mit dem Patrick Keller, oh Gott, wenn er das jetzt hört, ich habe es immer noch nicht fertig, Entschuldigung, ich habe mit dem rumgesponnen. Wir sind ja auf Tour gegangen und haben da Ja. ja, haben ja Autogramme gegeben und so, Ja. was auch eine mega coole Erfahrung für mich war. Ich habe noch Das nie. war auf Messen, oder? War Ja, das auf nee, das Messen? war in Kinos. Wir sind, also ich war jetzt nur in Hamburg und die waren in Wien, in München und ich war in Hamburg und Berlin dabei. Da waren wir dann Ah, verstehe. in den Kinos, haben dann später Autogramme gegeben. War eine Mega-Erfahrung für mich, weil es für mich immer noch surreal ist, dass jemand von mir ein Autogramm haben möchte. Also das ist irgendwie für mich noch nicht so ganz verständlich, aber ich finde das total toll und habe da super to tolle, nette Leute kennengelernt, die alle so super nett und teilweise mich gesiezt haben, was ich auch echt süß fand. Und naja, jedenfalls habe ich mit dem Patrick so ein bisschen rumgescherzt. Ich habe gesagt, boah, dieses eine Lied, das ist so schön. Das mache ich irgendwie mal auf Deutsch, das texte ich um und dann nehme ich das mal auf. Und oh Gott, jetzt sage ich was. Oh Gott, ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt irgendwas lostritt. Ja, ich habe angefangen, es zu Deutsch zu texten, bin aber nicht viel weitergekommen, weil es ist ultra schwer. Die haben eine andere, also na, die Rhythmik ist eine andere. Ja. Und die Wörter sind anders verteilt und dann musste ich mir aus dem Japanischen erstmal die deutsche Übersetzung holen und das musste ich dann erstmal so grob übersetzen und dann will man ja auch irgendwie, dass das so vom Sinn her dasselbe ist ungefähr. Und da habe ich tatsächlich die ersten zwei Strophen und mehr bin ich noch nicht weitergekommen. Das ist dieses, ach, ich weiß gerade nicht. Aber es ist ja auch toll, du hast ja auch gesagt, du hast ja auch gesungen, so ganz kleinere Gesangseinlagen wurden ja auch ins Deutsche übersetzt. Genau, richtig. Ich habe sogar bei der Berlin-Tour durfte ich sogar was zum Besten geben. Aber jetzt frag mich nicht, wie diese Melodie, das war im April. Das ist ein bisschen länger her. Ja. Du wurdest dann ja wahrscheinlich von Pepper mit Anime gefragt, ob du da Lust hast, mitzukommen auf der Kinotour. Bist du denn auch, also hast du gerne diesen Fankontakt? Also hast du da immer Lust zu oder sagst du auch manchmal, ach nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, ich stehe gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit? Also, das war das erste Mal für mich. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, ich sehe mich jetzt nicht als Promi oder so. Ich bin einfach nur irgendwie ins Synchron reingeraten und jetzt mache ich das halt beruflich. So. Und für mich ist das total unwirklich erstmal gewesen, aber ich fand das total schön und ich habe mich auch geschmeichelt gefühlt, dass man sagt, hey, du, das ist, die wollen dir Fragen stellen, die wollen Autogramme von dir. Und wenn mich jemand so fragt, dann sage ich natürlich klar. Also finde ich super schön. Und das war auch eine sehr, sehr ja, positive Erfahrung für mich, weil die Leute halt wirklich, also die Fans sind unfassbar nett, sehr, sehr zuvorkommend und sehr, sehr höflich. Und wie gesagt, einige haben mich dann gesiezt, wo ich auch dachte, oh Gott, bitte, ihr seid doch ungefähr genauso alt, wir können uns doch auch duzen, alles cool. So irgendwie. Ja. Und sehr, sehr liebe Menschen und ja, und das war für mich einfach, also ich würde es jederzeit wieder machen, weil es halt echt ja, eine schöne Community ist, in die man gerne reinkommt und in der man auch so sich sofort so willkommen fühlt. Und das finde ich echt schön. Also wie gesagt, jederzeit wieder und sehr, sehr, sehr, sehr coole Sache gewesen auf jeden Fall. Gerade in der Anime-Community finde ich manchmal den Kontrast dabei erschreckend, weil wenn man auf so Messen ist und wenn man persönliches Feedback bekommt oder so, dann ist das meist oft echt super, man kann sich gut unterhalten, die Leute sind höflich und so. Und wenn du dann aber Anime-Fans im Internet hast, hast du eigentlich das genaue Gegenteil fast. Also das ist ganz, ganz krass, finde ich persönlich. Und da bin ich auch immer verwundert. Also das finde ich auch sehr schade. Ich glaube, das ist aber eher so ein gesellschaftliches Ding, weil ich meine, natürlich hast du, also siehst du ja auch bei YouTube-Kommentaren oder so, und das ist ja noch nicht mal so Anime, sondern einfach irgendwie online. Da gibt es ja teilweise auch Leute, die einfach irgendwie rumpöbeln müssen, weil sie diese Hemmschwelle halt nun mal jetzt nicht haben, die sie im Realen hätten. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal so eine Sache von Anime-Fans, sondern tatsächlich einfach das, ich sag mal, Internetphänomen. Ja, genau, richtig. Also so, oder auch so ein virtuelles, diese virtuelle Deckmantel. Ja, genau. Und dieses, da, also sonst sind sie zu feige, aber da lassen sie es dann raus irgendwie. Das ist leider auch, ja, passiert, ne? Und jetzt kommt die beste Überleitung. Genau das ist nämlich auch bei Fairy Tail passiert. Man hatte online relativ viele negative Reaktionen, aber wenn man zum Beispiel die Synchro auf der Animagic oder jetzt auch bei der Kino-Preview vorgestellt hat, es wurde viel gelacht, die Leute waren dankbar, die Leute hatten Spaß, es gab auch Lob für die Umsetzung. Und da sprichst du ja auch mit, als Levi McGarden. Genau, richtig. Ich bin hochgradig überrascht, dass da schon so viel an Feedback kam, weil ich gefühlt bin ich eigentlich erst seit ein paar Wochen damit im Studio. Die ersten 3 Folgen sind im Kino gelaufen. Genau, richtig. Also ich bin selber noch mega gespannt, was da kommt. Also man sagt mir immer, ja, deine Rolle wird doch größer, und ich so, okay, alles klar, ich guck mal, was kommt. Ich weiß noch gar nicht so viel über die Serie an sich. Also ich lasse mich da gerade noch so ein bisschen reinfallen und bin noch sehr gespannt. Also ich weiß auf jeden Fall, es ist eine Menge Magie mit im Spiel. Ich habe blaue Haare, glaube ich. Ist es richtig? Ja, das stimmt. Ja, okay, das stimmt. Puh. Gerade noch mal gerettet. Ja, das wäre jetzt peinlich gewesen. Vor den Fairy Tail Fans. Genau, nein, Quatsch. Ich bin da jedenfalls noch der totale Newbie und bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt noch kommt. Also es kommt ja eine ganze Menge auf jeden Fall noch auf uns zu. Bist du denn, um mal wieder den Bogen zu allgemeinen Fragen zu schlagen, bist du eher O-Ton-Gucker oder schaust du selber gerne Synchro? Ich bin ja leider, also ich meine, wenn du Sprecher bist, hast du halt echt diese Krankheit, dass du eigentlich fast nichts mehr Deutsch gucken kannst. Du tust es aber trotzdem, also ich tue das zumindest trotzdem. Und ich merke, und das finde ich dann aber auch wieder schön, wenn eine Synchro wirklich gut ist und egal, ob ich die Leute kenne oder nicht, ich kann es abschalten. Ich genieße den Film dann auch oder ich genieße die Serie. Ich habe so 2-3 Serien, die ich unfassbar gerne gucke, die von der Synchro so derartig gut sind, dass ich, obwohl ich da Sprecher kenne oder Sprecher wiedererkenne, ich das nicht als Störfaktor sehe, obwohl es. Kannst du ja gerne mal nennen, die Serien, oder? Ach so, ich bin ein großer Fan von BoJack Horseman. Ist eine Netflix-Serie, die ist derartig gut besetzt und derartig gut gemacht. Habe ich auch übrigens schon den lieben Herrn Kluckert, der da die Hauptrolle spricht, dem habe ich das persönlich auch schon mal gesagt, dass ich das so cool finde, dass ich das so abfeiere, weil das einfach, und ich habe es im Original mir angehört und im Original ist es nicht ansatzweise so gut. Ja, manchmal ist es tatsächlich so, ja. Ja, House of Cards finde ich auch großartig. Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Die habe ich nämlich auch gesehen. Genau, also kann richtig. Ich das sagen. Das ist eine ganz große Sache gewesen und sonst, fällt mir. So, was war jetzt die dritte? Wir sind alle gespannt. Hatte ich 3 Sachen gesagt? Nee, ich. Ja, 3. Hatte ich gesagt? Oh Gott. Ich glaube schon. Ich komme jetzt gerade gar nicht aufs dritte. Ich weiß gar nicht. Weiß ich gerade nicht. Nee, ich, also. Dann sagst jetzt einfach wieder Food Wars und Mastiff. Genau, Food Wars, definitiv. Oder der Film, den ich jetzt, aber da darf ich, glaube ich, noch gar nicht drüber sprechen. Ich habe jetzt einen Kinofilm geschrieben. Der ist ganz großartig besetzt und ganz toll. Und da freue ich mich sehr drauf. Genau. Ja, cool. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was da kommt. Ja. Wie siehst du denn die Entwicklung der deutschen Branche jetzt, gerade in jüngster Zeit? Ist das eher bedenklich, dass so viel passiert, oder kann man damit leben? Also ich finde, es tut sich eine Menge und ich finde, es kommen auch sehr, sehr viele gute neue Leute nach, finde ich. Also ich höre immer mehr unbekannte Stimmen, die ich vorher noch nicht gehört habe, wo ich denke, ey, das ist aber ein guter Sprecher ist der neu und dann gucke ich auch immer gerne nach und so. Das Einzige, was halt so ein bisschen bedenklich ist, wo ich finde, dass wir als Sprecher uns auch ein bisschen mehr ja, dagegen aussprechen sollten, sofern das möglich ist, es ist leider, glaube ich, nicht ganz so gut möglich, ist halt dieser Promi-Sprecher-Wahn. Nenne ich ihn jetzt mal. Also es ist halt, ich habe nichts gegen prominente Schauspieler, die eine Synchronrolle übernehmen, wenn sie es denn dann können. Und es gibt viele, viele, die das können. Viele Beispiele. Lina Hagen hatten wir ja schon genannt. Genau, Bastian Pastewka, Anke Engelke, großartige Sprecher. Michael Bulli-Herbig macht das ja auch ganz gut. Christian Tramitz. Rick Havanian. Ich ziehe den Hut vor all den Leuten. Ja. Die finde ich auch, das ist eine Ehre, wenn ich die auf dem Gang treffe. Also nicht nur, weil die bekannt sind, sondern einfach, weil die eine gute Arbeit machen. Genau, aber wenn es dann halt so irgendwelche YouTuber sind oder Models oder Fußballer. Also ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, ja. Aber ein YouTuber wie Gronkh, den Joker sprechen zu lassen im Batman, das finde ich absolut grenzwertig. Und ich möchte da auch niemanden zu nahe treten, auch nicht dem Gronkh oder so, ne? Aber ich finde, das ist, also das geht gar nicht. Tut mir leid. Also ich habe das nicht gesehen, aber ich... Gerade wenn du hast in der, als Gegenspieler hast du so einen Sprecher wie David Nathan. Hm. Also das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Und für mich leidet da auch leider so ein Endprodukt einfach drunter. Und das ist was gar nicht geht. Es ist ja gar nicht mal so die Schuld von den Studios. Oder von den YouTubern, auch nicht. Ja, also, genau, von denen ja auch nicht. Sondern es ist ja wirklich, es ist ja das Marketing, was ja teilweise auch in Verträgen vorschreibt, dass ähnlich große Prominente hier in Deutschland diese Rolle übernehmen sollen. Das steht ja tatsächlich so da drin, dass Leute von einem ähnlich hohen Promi-Kaliber das dann übernehmen sollen. Weil das halt diese Verkaufszahlen generiert und das ist halt deren Argument. Die Frage ist das eher ein Aberglaube oder ist, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt alle Leute ins Kino rennen, weil der und der den, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, wie siehst du denn das? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, auch nicht. Und ich finde vor allen Dingen, wenn es so gerade so Kinderfilme sind und irgendjemand die Rolle von, also eine Hauptrolle übernimmt, die aber so gar nicht so richtig greift, weil man merkt so, ach, ich habe das Gefühl, wenn ein Kind das hört, das verliert den Faden, weil das gar nicht richtig ausgesendet wird, was da gerade passiert irgendwie, weil das Spiel nicht deutlich genug ist, weil halt irgendwie es ist ein Störfaktor, glaube ich dann. Also ich weiß halt, ich kann es nicht einschätzen, weil ich bin kein Kind. Ich sehe es natürlich mit den Augen einer Sprecherin und bin da vielleicht auch ein bisschen kritischer. Aber das wäre so meine Überlegung, wo ich Angst drum hätte. So, dass das dann irgendwie so ein bisschen das Zielpublikum verfehlt. Es ist ja eigentlich nur interessant für die Leute, die irgendeinen dieser Schauspieler, oder nicht Schauspieler, aber dann Fußballer oder Models, die dann kennen, also Mädchen so mit, weiß ich nicht, vielleicht 13, 14, Jungs mit 13, 14, ob das denn wirklich die Hauptzielgruppe sein sollte, weil es sind ja wirklich nur die deswegen reinkommen und die dann auch abfeiern, weil die Kids, die sind wahrscheinlich dann auch wirklich, die sind total Feuer und Flamme und sagen, yeah, geil, ich abonniere den schon seit Jahren. Aber was ist mit den kleinen Kindern, was ist mit den großen Kindern so? Es ist halt nur eine Zielgruppe, die damit generiert wird. Ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelegt. Nee, und was ich mich auch frage, wer sagt denn mal, jetzt hatte man den und den, aber na gut, die Verkaufszahlen waren jetzt eher mau. Wer lenkt denn da mal ein und sagt mal, ey Leute, das liegt jetzt nicht daran, dass wir hier den und den besetzt haben. So, das finde ich halt immer so, ob da irgendwann auch mal eine Einsicht kommt. Da stelle ich mir immer die Frage. Das hoffe ich halt auch. Also ich hoffe, dass das so eine Welle ist, die halt wieder abflacht. Weil es ist jetzt sehr, sehr viel in den letzten Jahren gewesen und es ist auch immer mehr, ich sag mal, Usus geworden, dass halt immer mehr bekannte Gesichter sich dann in Synchronstudio stellen. Ich finde, es ist ja auch gar nicht, also es ist ja an sich gar nicht so verwerflich. Nur wenn die dann wirklich sagen, hey, ich will das, ich spreche diese Rolle, dann sollten sie auch die dementsprechende Schulung vorher kriegen. Und es sollte dann aber auch an Qualitätsmerkmalen geprüft werden vorher. Ist das denn auch von der Qualität her, entspricht es dem Standard? Also dass man halt nicht Prominenz über Qualität stellt. Das ist so das. Also ich finde das extremste Beispiel für so ein, also ein extremes Beispiel gibt es, glaube ich, gar nicht. Würde ich mich jetzt auch weit mal aus dem Fenster lehnen. Und zwar in Sing hatte man vorher Benjamin Völz auf der Hauptrolle, im Trailer und so. Und ist dann auf Daniel Hartwig umgeschwungen. Ja. Das ist so ein RTL-Moderator. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe den Film gesehen. Ja. Wobei ich fand, dass er das gar nicht mal so schlecht gemacht hat. Also da habe ich schon mal schlechtere Beispiele geben. Ja, ich finde das immer so schwierig. Also, man muss die Leute ja auch immer in ihrem Kontext, es ist ja anmaßend, die zu bewerten, weil es ist ja nun mal so, dass natürlich kann er, ist er damit nicht so firm wie Leute, die das schon seit 15, 20 Jahren machen. Das ist ganz klar. Und deswegen finde ich es dann auch schon, es ist ja schon fast gemein, die dafür zu verurteilen, aber nun mal, es steht halt dann nun mal irgendwie dann im Raum irgendwie. Und das ist für die dann halt auch so eine ärgerliche Geschichte irgendwie, aber gut. Ich weiß nicht, das ist ein sehr heikles Thema, da bin ich auch lieber immer, also nicht, will ich nicht zu viel sagen, weil es dann nachher vielleicht dann, ich will mich jetzt auch nicht als zu kritisch da hinstellen, weil es, wie gesagt, man muss immer beide Seiten beurteilen und die haben alle ihr Bestes gegeben, bin ich mir ganz sicher. Na, definitiv, da sitzt ja auch noch eine Regie hinter. Ganz genau, die quetschen ja auch das Beste aus denen raus. Das ist halt einfach, ein doofer Zustand, weil alle irgendwie so nicht so ganz zufrieden mit dieser Situation sind. Und ich denke auch, das ist eine Ansicht, mit der man auf jeden Fall leben kann. Also, ohne jetzt da irgendwie so elitär zu wirken. Also, nee, genau. Also wie gesagt, ich stelle mich da jetzt auch nicht irgendwie auf ein Podest oder so, weil ich habe auch mal angefangen und habe auch mal scheiße am Mikro geklungen. Also von daher ist das ein Elefant im Raum so ein bisschen bei allen, also auch in der ganzen Branche. Ja. Finde ich aber schön, dass wir auch mal so kritische Themen angerissen haben, die auch ein bisschen spezieller sind, wie ja auch schon anfangs das mit dem Dialogbuch. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Kommen wir mal zu wieder etwas Lockererem und zwar der ganz einfachen Frage, guckst du dir gerne Sachen an, bei denen du selber mitgesprochen hast? Das hat sich gewandelt. Ich habe früher, also als ich so meine ersten Rollen hatte, die jetzt nicht so viel waren, also da hatte ich jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mal zwei Sätze irgendwo, da habe ich wochenlang drauf gewartet, bis das endlich rauskam. Hab mir diesen einen Satz angehört und dachte, ja, das bin ich. Und je mehr das jetzt geworden ist, geht man da nicht mehr ganz so akribisch hinterher. Wobei ich mich aber jedes Mal freue, wenn ich sehe, ach, guck mal, stimmt, das hast du ja gemacht. Guck mal nach. Ich habe jetzt vor kurzem jetzt gerade wieder Regal Academy, das ist eine Mädelsserie, die ich synchronisiert habe, wo ich die Hauptrolle gesprochen und gesungen habe. Da habe ich jetzt gerade einen Song gefunden, den ich gesungen habe damals, den ich auch direkt mal raushauen musste, weil ich dachte, boah, super, klasse, das schickst du direkt mal als Demo rum. Genau, und da freut man sich auch, weil wenn man was Schönes gemacht hat, wo man selber auch drauf stolz ist, dann ist es was Tolles auf jeden Fall. Also genau. Also im Kino zum Beispiel, also ich habe mir jetzt Anfang des Jahres habe ich in A Cure for Wellness habe ich Mia Goth synchronisiert. Weil du dich in Conjuring 2 nicht reingetraut hast, ne? Ja, genau, den habe ich nicht gesehen. Habe ich auch bis heute noch nicht geguckt. Ich werde einen Teufel tun, diesen Film mir anzuschauen, weil ich schon bei den Aufnahmen, das war schon derartig furchtbar. Also Respekt an alle, ich finde es auch lustig, dass ich teilweise so 16-jährige Mädels, die auf mich zukamen, und wie gesagt haben, dass sie diesen Film gesehen haben, die gesagt, Gott, du hast mir solche Angst eingejagt. Und ich so, ja, es tut mir leid, ich hatte auch Angst. Hey, das ist doch richtiges Method Acting. Genau, ja, ich hatte, ja, wirklich, kein Schrei war gespielt. Das war die blanke Angst, dieser Film war nicht gespielt. Nee, und bei Cure for Wellness saß ich dann tatsächlich, da wurde ich in die Deutschlandpremiere auch eingeladen. Das war ganz cool, weil dann da auch der Regisseur da war und Dane DeHaan, der Hauptdarsteller, den man jetzt nicht persönlich kennengelernt hat, aber die waren halt auch im Raum und das war cool. Da habe ich mich dann zum ersten Mal auch in einer größeren Rolle auf der Leinwand dann auch mal selber angeschaut und es ist ungewohnt, aber es ist auch irgendwie spannend einfach. Leider kann man nicht immer alles abstellen, weil du hast immer irgendwie im Kopf, was gerade im Studio passiert ist, wie lange du an dem Take gesessen hast, wie viel Spucke dir da im Mund war in dieser Sekunde irgendwie. Also es ist halt irgendwie... Ich bin da immer sehr, ich erinnere mich immer an das, was im Studio war. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen wie so eine Parallelwelt, die dann bei mir aufgeht. wo ich dann weiß, was da gerade, also ich könnte dann einen Audiokommentar machen, sagen, ja, ach, guck mal da habe ich irgendwie gerade einen Schluck getrunken, oh Gott, der Take, der hat uns fast irgendwie einen halben Tag gekostet, irgendwie Ja, so. okay. Genau, richtig, sowas. Also man hat dann immer noch was anderes, woran man denkt. Aber es ist trotzdem interessant, weil man dann auch die Reaktionen hört, was man ja leider im Studio nicht hat, also dass man halt irgendwie ein Gegenüber hat, einen Dialogpartner. Das vermisse ich sehr, irgendwie so dieses Miteinander spielen, weil das gibt einem sehr, sehr viel. Du bist ja im Grunde spielst du ja mit dir selber die ganze Zeit. Also du bist ja eigentlich das ist ein aneinandergereihter Monolog und du musst dir einfach die ganze Zeit vorstellen, wie die Reaktionen sind. Du kannst es dir ja nicht, du kriegst es ja nicht live. Ist das denn manchmal auch so, dass du auch von der deutschen Tonspur abnehmen kannst bei deinem Gegenüber? Oder kommt das eher selten vor? Leider zu selten. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe, aber es gibt so ein paar Studios. Ich weiß, dass ein paar Kollegen das total ätzend finden. Ich finde das super, wenn ich im Studio den Deutschton kurz vorher noch höre. Wenn ich dann so ein bisschen, das ist aber meistens bei Anime immer der Fall. Und das finde ich so hilfreich. Ich hatte das bei einem, ich weiß nicht, was war das? Jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Aragamis gab es da drin. Hatte ich vorher immer noch mein Gegenpart, der mir eingespielt wurde. Und das war so schön, weil ich dann dadurch, ich glaube, das war Konrad Bösherz. Ich meine schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendeiner war es auf jeden Fall, der mir da irgendwie wo was reingespielt wurde. Und das war so schön, dass ich da irgendwie mit jemandem spielen konnte, so Ja. gefühlt. Und das hilft sehr, sehr. Also sehr, sehr stark. Also einfach so, damit du so einen Impuls vorher nochmal kriegst. Ich stelle mir gerade vor, der Cutter bei Conjuring 2 hätte sich wahrscheinlich echt unbeliebt bei dir machen können, wenn er dir mal so eine Hand auf die Schulter legt oder so. Oh Gott, das Schlimme war ja, also kleine Notiz am Rande. Ich Darauf war, freuen wir uns am meisten, auf so ja, kleine Notizen. ich war rotzekrank. Ich war Ach. richtig, richtig erkältet. Deswegen, ich kam da an mit meinem Nasig und noch irgendeinem Hustensaft, weil das war echt scheiß Timing. Ich war derartig erkältet und im Trailer war ich noch nicht erkältet. Ich weiß, für die Leute, die mal nachhören wollen, die hören das. Im Trailer bin ich noch nicht nasal. Der ganze Film, da klinge ich ein bisschen nasal, aber es hat wohl, also ich weiß, vom Regisseur habe ich auf jeden Fall gehört, dass das dem Film sehr gut geholfen hat, weil das dann Ah. noch so ein bisschen rotziger und Weinerlicher, ja, ja, wahrscheinlich so, ne? Ja. weinerlicher, ängstlicher, also so kleiner Klang und so. Glück im Unglück. Glück im Unglück, aber es war halt tatsächlich, das war dann noch so das Ding, was noch dazu kam, dass ich halt echt krank war. Also ich war jetzt nicht grippig, aber ich hatte halt einfach echt einen starken Schnupfen. Und genau, und das war dann so ein bisschen noch das, was dem Ganzen dann noch die Sahnehaube oben drauf gegeben hat. Ja, vorm Mikro dick eingepackt mit einem nassen kalten Lappen auf der Stirn. Genau, so unge ja, So also stelle ich mir das jetzt vor, so, nein. ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es Fieberthermometer noch drin. genau richtig und da quasi noch so aus der Waagerechten. Ja, genau. Nee, so schlimm war es nicht. Kommen wir mal langsam zum Ende. Und zwar mit der Frage, ob du dir jetzt noch vorstellen kannst, einen anderen Beruf auszuüben. Ja. Durchaus, Sag durchaus. ich jetzt einfach mal so. Also ich bin ein Mensch, ich bin ja durch das, also ich bin ja gar nicht mal so zielstrebig ins Synchron rein. Ich habe ja früher, eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen. Ich wollte ja Musical-Darstellerin werden, wie mein Bruder. Also er ist ja Musical-Darsteller. Hab ich mir gedacht. Genau, er ist ja nicht die Darstellerin. Genau. Und habe auch Aufnahmeprüfungen damals gemacht. Bin auch durchgekommen, also ich habe die bestanden, kam dann aber auf einen Wartelistenplatz und ich hatte schlichtweg einfach keine Lust zu warten. Ich war sehr ungeduldig und ich fand es irgendwie unfair, dass ich jetzt ein Jahr lang nochmal Monologe lernen muss und nochmal irgendwie Gesangspassagen mir irgendwie neu draufziehen muss. Und dann habe ich halt gesagt, gut, okay, dann mache ich irgendwie was anderes, dann gehe ich zum Radio und dann studiere ich Medien oder so. Und also ich bin immer sehr impulsreich, was das angeht. Also wenn ich irgendwie Lust auf was habe, dann mache ich das halt. Es war in dem Falle synchron Und da bin ich dann halt, ich gehe halt immer danach, wo es halt weitergeht. Und da ging es halt immer weiter und ich gehe halt da lang, wo es klappt. So. Weiß nicht, also dadurch, dass ich ja dann auch einen Bachelor in Medien- und Kulturwissenschaften habe, bin ich ja auch ein bisschen frei, noch vielleicht später mal irgendwie in eine andere kreative Richtung zu gehen, also sei es jetzt irgendwie ins Redaktionelle oder so, oder selber mal irgendwie als Autorin selber mal Bücher zu schreiben oder was auch immer. Bei mir wären es wahrscheinlich eher Kinderbücher, aber genau sowas in die Richtung. Also es bleibt auf jeden Fall in der Kunst, aber die Kunst ist ja was sich ja durch viele Kanäle ausdrücken lässt. Und ich schreibe selber auch Gedichte, so als Hobby. Ich zeichne mehr schlecht als recht, aber ich mache es trotzdem gerne. Also es gibt so viele Dinge, die ich unfassbar gerne tue und wo ich mich für begeistern kann, dass ich es nicht für unmöglich halte, dass ich vielleicht eines Tages mal einen ganz anderen Beruf mache. Ah, okay, interessant. Genau. Dann erübrigt sich fast die Frage, was du neben deinem Beruf am liebsten machst, weil das hast du uns ja jetzt schon erzählt. Ja, so in der Tat. Also beziehungsweise das ist so das, was ich so das meiste, genau. Also ich singe auch sehr gerne, weil es gehört ja auch Gott sei Dank zu meinem Beruf dazu, dass ich auch singen darf. Ich bin ein großer Fan von Concept Art. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ganz interessant, weil ich sowohl für Filme als auch für Games und so weiter habe ich einen riesengroßen Pool an Bildern, die ich sammle, weil ich das einfach total schön finde und ich wünschte, ich könnte so gut zeichnen wie der ein oder andere Concept Artist. Aber genau, das ist was ich total faszinierend finde. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. So, ich finde das ja auch immer ganz, ganz cool, wenn man dann sich mal so ein Anime gibt oder so ein Videospiel auch. Da hast du dann manchmal auch so Bonushefte bei, wo du dann auch mal siehst, hey, wie haben die angefangen, das zu zeichnen? Wie haben die Charaktere gestaltet? Das ist ab und zu auch echt ganz interessant. Auf jeden Fall. Also ich bin da, wenn ich könnte, würde ich ein Museum eröffnen, das gefüllt ist von oben bis unten mit Concept Art. Weil es ist ja auch oft so, dass so Concept Art, es kommt ja auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit, ne? Ja, also, das ist halt so ein bisschen so ähnlich wie beim Synchron auch, halt sowas im so ein Schattendasein. Dabei ist da so viel Genialität drin, weil da teilweise echt Sachen sind, da hast du das Gefühl, das hat Da Vinci gezeichnet. Weil das so gut ist und so viele kleine Feinheiten und so viele verschiedene Genres. Also dann gibt's dieses Minimalistische, wo quasi alles nur aus Würfeln und Kreisen besteht. Oder aber du gehst halt wirklich in dieses ganz naturalistische, so Ölmalereien und so. Die machen ja aus allem irgendwie Konzepte oder beziehungsweise lassen sich von allem inspirieren. Gerade bei Disney zum Beispiel, da gibt's ja ganze Galerien und ganze Archive voll mit Concept Art und das ist so viel unentdeckt und so viel Schönes, was man eigentlich mal echt so weiter nach vorne bringen sollte, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung. Genau. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Das ist immer meine letzte Frage. Ja, erstmal für alle, die mich kennen und meine Arbeit mögen oder mir, also da möchte ich Danke sagen, weil das ist ich finde es halt schön, wenn man Feedback kriegt und gutes Feedback kriegt. Ich finde es auch gut, wenn man schlechtes Feedback kriegt, weil man dadurch ja auch eine Menge lernt. Und ich finde das, also nicht jeder Regisseur ist so ehrlich wie ein Fan. Die machen das dann hintenrum. Also nicht jeder, aber es gibt durchaus welche, wo du dann nicht das Feedback kriegst, was du eigentlich bräuchtest, weil es ist ja wichtig, dass du dich weiterentwickelst und auch und dir auch deine Ladung abholst sozusagen, weil du dir ja daran nur wachsen kannst. Und von daher Feedback und Rückmeldungen und Meinungen, das ist total wichtig und total gut. Und über alles, was da kommt, bin ich mega dankbar. Und ich finde es toll, dass da so viel Interesse besteht. Und dass man sich jetzt das Interview bis hierhin angehört hat, zeigt schon, dass man Interesse hatte. Und da möchte ich Danke für sagen. Hey, bessere Abschlussworte hätte ich nicht finden können. Cool. Ich lege aber trotzdem noch mal einen drauf, denn wenn euch das ganze Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über eure Bewertung und natürlich auch, wenn ihr das Interview vielleicht auch teilen wollt. Sowas ist natürlich auch immer hilfreich. Ich bedanke mich noch mal bei dir, Samira. Du hast es jetzt überstanden und ich freue mich schon auf das Feedback von den Leuten. Schreibt wieder fleißig Kommentare. Ihr könnt natürlich auch immer wieder Fragen an die Sprecher stellen, die euch interessieren. Die kann ich dann auch in die nächsten Interviews mit einbinden. So, das war's jetzt. Ist auch wieder eine relativ lange, wie ich finde, aber interessante Ausgabe gewesen, weil ja auch etwas mehr in der Thematik drin, finde ich persönlich. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, cool, danke damit schön. Verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao. Danke, ciao.